an. 0800 220 5050. Eins live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen im 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema, und das Thema heißt Nacht. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, für die die Nacht etwas Besonderes ist. Also arbeitet ihr vielleicht in der Nacht? Was arbeitet ihr in der Nacht? Macht ihr in der Nacht unter Umständen ungewöhnliche Sachen oder schlüpft ihr nachts vielleicht in eine zweite Identität? Und überhaupt Nacht, was erinnert ihr, wenn ihr an Nacht denkt? Habt ihr mal etwas sehr Schlimmes in der Nacht erlebt? Vielleicht etwas ganz Erschütterndes, Schreckliches? Oder habt ihr in der tiefen Nacht mal etwas Wunderbares erlebt? Also, wenn ihr gerne mit mir über das Thema Nacht sprechen wollt, dann nur zu Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns zu domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht heißt Sven, und Sven ist 25. Guten Morgen, Sven. Ja, guten Morgen, Domian. So, Sven, du möchtest dich mit mir auch über das Thema Nacht unterhalten. Ja. Warum? Genau. Erstmal großes Lob an dich und dein Team. Ich fahre momentan auch wieder, bin gerade wieder unterwegs. Mhm. Und ich habe mir aus eurem Archiv alle möglichen Sendungen ab 2006 runtergeladen und die höre ich also auch immer nebenbei. Ah ja, okay. Aber fangen wir erstmal am Anfang an. Genau. Und zwar, ich bin eigentlich schon seit meiner Pubertät eine Nachteule. Mhm. Das hatte damals angefangen mit dem Computerspielen, mit Online-Spielen. Und da habe ich immer mit Amerikanern zusammengespielt. Mhm. Das hatte sich irgendwann mal so ergeben, dass ich da in diesem Spiel Amerikaner kennengelernt hatte. Und durch die Zeitverschiebung, die hatten dann abends, dann hatten wir Nacht. Mhm. So hat das Ganze dann quasi seinen Lauf genommen. Und du saßt die ganze Nacht davor? Ja, nicht die ganze Nacht. Also ich hatte natürlich auch Schule, da war ich dann so bis 2-3 Uhr dann noch online gewesen. Mhm. Aber irgendwann muss man natürlich auch noch ein bisschen schlafen, weil sonst hätten das auch die Eltern dann nicht mitgemacht. Mhm. Dann ging das noch weiter. Ich habe eine Ausbildung als Koch gemacht. Mhm. Da ist das natürlich auch so, dass die Arbeitszeiten bis spät in den Abend oder in die Nacht reingehen. Mhm. Und da war ich ja noch jugendlich, hatte ich noch keinen Führerschein gehabt. Das heißt, ich bin also auch mit dem Fahrrad dann zur Arbeit gefahren. Da war ich dann auch eine halbe, dreiviertel Stunde jeweils immer unterwegs gewesen für die Fahrt. Mhm. Und auf der Rückfahrt bin ich halt auch meistens nachts unterwegs gewesen. Und ja, nachts kann man halt einfach die Stille genießen. Man hat kaum Verkehr, bis gar keinen Verkehr, weil ich auch auf Lindlicher wohne. Also kann man sagen, dass du wirklich ein Freund der Nacht bist. Ja, das auf jeden Fall. Fing eben sehr früh an, wie du es gerade geschildert hast, und zieht sich dann bis heute durch. Was machst du denn heute beruflich? Heute bin ich Kurierfahrer. Mhm. Das geht aber auch nur noch bis Anfang nächsten Monat. Und zwar fahre ich in den Niederlanden Fotos aus an Drogeriemärkte. Mhm. Die haben nur so Kästen hängen hinten. Und da kommen die Fotos rein. Also ich habe auch momentan gar keinen Menschenkontakt, außer die Polizei hält mich mal an, was da natürlich gerne passiert mit einem deutschen Kennzeichen. Und das heißt, du fährst auch hauptsächlich in der Nacht? Genau, bis halb vier Uhr bin ich immer unterwegs. Mhm. Also, das heißt, auch wenn du dich weiter beruflich entwickeln wirst, am liebsten immer in Richtung Nacht? Ja, das ist die Sache. Das macht natürlich die Freundin nicht so mit. Ah. Also sie hat auch Schichtdienst, aber arbeitet nicht nachts. Also entweder Frühschicht oder Spätschicht, die dann so bis abends geht. Aber sie ist natürlich unzufrieden und ich natürlich auch, wenn sie unzufrieden ist. Mhm. Und deswegen hatte ich mich also auch um einen neuen Job bemüht und da geht's dann auch Anfang nächsten Monat los. Mhm. Aber da muss ich dann natürlich schauen, dass ich zumindest dann am Wochenende dann noch was von der Nacht habe für mich. Das wollte ich gerade fragen, wie sieht's denn dann am Wochenende aus? Was machst du in deiner Freizeit nachts? Ja, nachts halt hauptsächlich momentan PC spielen. Nach wie vor? Ja, das nach wie vor. Mhm. Also auch wenn ich jetzt Feierabend habe, da setze ich mich nochmal bis 6:30 an den Rechner und dann geht's ins Bett, wenn meine Freundin aufsteht. Wahrscheinlich bist du auch jemand, der, wenn er so nachtorientiert ist, sehr schwerlich morgens aus den Federn kommt. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Also der Wecker klingelt, der wird dann 3-4 Mal nachgestellt und dann bevor ich aufstehe, da kann dann auch mal so eine halbe, dreiviertel Stunde umgehen, bis ich mich dann aufraffe. Ich glaube auch, dass wir alle, dass jeder von uns in irgendeiner Form programmiert ist. Entweder ist man eher nachtprogrammiert, das ist bei mir auch der Fall, sonst könnte ich auch nicht so lange hier diese Sendung gemacht haben. Oder man ist grundsätzlich früh programmiert. Und ich glaube, man kann sich das gar nicht antrainieren. Nee, ein bisschen also man vielleicht. Kann sich ein bisschen, ja genau, ein bisschen kann man sich dran gewöhnen, aber wenn jetzt der neue Job losgeht, der Schichtdienst, dann geht das um 8, 9 oder 10 Uhr geht das dann los. Mm. Das ist für mich in aller Herrgottsfrühe, wo ich dann aufstehen muss, wenn ich dann um 7 aufstehen muss. Ja, ja, furchtbar. Aber gut, da muss man sich dran gewöhnen, dafür hat man dann den Abend mehr Zeit und kann dann den dann mit der Freundin verbringen. Und da freut die Freundin sich. Ja. Ja. Ja, ich natürlich auch. Du natürlich auch. Sven, wohin musst du jetzt heute Nacht noch? Wie ist die Route? Ich fahre jetzt noch 3 Städte an, Wertbüttel und Schneiderwerth. Dann geht's dann zum Treffpunkt, wo die Fahrer sich treffen, weil natürlich auch ein paar Sachen retour gehen und dann geht's nach Hause. Und wann wirst du dann im Bett liegen? Wenn alles, also im Bett liegen, hat sie gesagt, weil ich mich noch am PC setze, so um 6, 7 rum. Okay. Ja. Sven, dann gute Fahrt wünsche ich dir. Ja. Und Dankeschön. Viel Spaß in der Nacht für dich weiterhin. Mach auch weiter so das Jahr noch und dürfte ich noch um ein Autogramm bitten? Gerne, wir rufen dich gleich nochmal zurück. Jawohl, super. Lieber Dankeschön. Sven, alles Gute, tschüss. Ciao. Danke. Und hier ist Petra. Petra ist 47. Guten Morgen, Petra. Hallo, Petra. Guten Morgen, Domian. Ja, auch zum Thema Nacht. Ja, und zwar ist die Nacht für mich zur Hölle geworden, weil ich am 7.1. Opfer eines Überfalls geworden bin. Mhm. Und seitdem kann ich nicht mehr schlafen. Also 7.1. in diesem Jahr? In diesem Jahr. Was genau ist passiert? Also es war ein ganz normaler Abend. Ja? Es war ein ganz normaler Abend. Es war 20:08. Mhm. Und dann kam ein Mann rein, maskiert. Kleine Bitte, Petra. Schalt mal den Ton von deinem Radio oder Fernsehen ganz weg. Irgendwas echot da im Hintergrund. So. Dafür muss Petra erstmal eine Weile gehen, bis sie zum Fernseher kommt, glaube ich. Haben wir's? Verstehst du mich besser? Ich hoffe sehr, ja. So. Erzähl weiter. Es kam jemand rein. Wo rein? In den Discounter. Du arbeitest in einem Discounter? Ja, aber in einem Discounter als Kassiererin. Ja. Da kam jemand rein mit Maske und mit Schusswaffe. Mhm. Und hat mich bedroht, ich soll das Geld rausgeben. Wie viele Angestellte waren denn sonst noch da? Außer mir 2. Ist das ein großer Discounter? Dieser Discounter war relativ groß, weil der war gerade neu eröffnet. Und dennoch waren nur 3 Angestellte da? Ja. Weil es schon zu spät war oder warum? Weil es allgemein in diesem Discounter so ist. Aha, okay, verstehe. Waren denn auch noch Kunden anwesend? Nein. Nein? Einer. Mhm. Erzähl mal, wie es dann weiterging. Dieser Kunde ist mir aufgefallen, weil er die ganze Zeit telefonierte. Mhm. Und immer rumlief und Sachen holte und Sachen wegpackte. Und dann hat er sich ziemlich lange aufgehalten im Laden. So lange, bis der Täter reinkam und mich bedroht hat. Du glaubst, die beiden gehörten zusammen? Ja. Ja? So, jetzt kam der Täter rein, hat dich bedroht mit einer Waffe. Ja. Was ja schon der Horror schlechthin ist. Was hat er genau gesagt zu dir? Er hat gesagt, gebt Geld raus, sonst passiert was. Und wie hast du reagiert? Ich war erstmal sehr nervös. Dann habe ich die Kasse gar nicht aufgekriegt, weil ich alles vergessen hatte, wie man die Kasse aufmacht. Mhm. Und dann habe ich dann, wie gesagt, einen Teil drüber gezogen über die Kasse, über den Scanner. Und dann ging ja die Kasse automatisch auf. Mhm. Warst du die Einzige, die an der Kasse saß? Ja. So, dann ging die Kasse auf und dann, wie ging es dann weiter? Er hat dann in die Kasse reingegriffen. Das Geld rausgenommen und ist rausgelaufen. Wie viel Geld war in der Kasse? 1775 Euro. Mhm. Und die anderen Kassen waren nicht besetzt? Nein. Und da war das Geld auch schon rausgenommen? Das Geld war schon rausgenommen. Mhm. und schon wahrscheinlich schon abgerechnet. Die anderen Mitarbeiter, wo haben die sich in der Zeit aufgehalten, in dem Moment? Also mein Chef, mein Marktleiter, der war an der Pappresse, sag ich mal. Also hinten irgendwo? Hinten irgendwo im Lager. Mhm. Und die andere Kollegin, die hat den Backoff gemacht, die hat die Bankwarenregale ausgeräumt. Die hat das gar nicht mitbekommen? Nein. Weil die zu weit weg war von dem Ganzen? Ja, die war viel zu weit weg. Und wie gesagt, es war ja, wie gesagt, dieser Kunde da im Laden, der immer über alles Bescheid, wahrscheinlich über alles Bescheid gesagt hat. Mhm. Und dieser Kunde, wie hat der sich denn dann verhalten, nachdem der Täter weggelaufen war mit dem Geld? Er hat sich als Zeuge angeboten. Also der ist im Laden geblieben? Mhm. Und auch da geblieben, als die Polizei kam? Ja, und dann hat er mir noch sein Handy gegeben und hat gesagt, hier, ich habe die Polizei schon angerufen, die glauben mir nicht, dass es ein Überfall war, sprich du doch mal mit denen oder sprechen Sie doch mal mit denen. Und dann habe ich mit der Polizei gesprochen, mhm, und dann haben die gesagt, ja, wir kommen. Mhm. Wie hat der sich denn während des Überfalls verhalten? Ganz, ganz, ganz normal, ganz lässig, ganz cool. Ja, was heißt das? Ist er stehen geblieben? Ist er zu dir an die Kasse? Nein, er ist ganz stehen geblieben und als ob er immer halt ganz normaler Kunde wäre und ganz normal, also unauffällig. Aber du vermutest, du glaubst dem nicht, du traust dem nicht über den Weg? Nein. Und wie sieht die Polizei das? Weißt du das? Und zwar ist danach Folgendes passiert. Er hatte sich ja Sachen ausgesucht, die er kaufen wollte. Mhm. Die wollte er dann hinterher plötzlich nicht mehr kaufen und hat gesagt, er will ihn nicht mehr. Er wäre so fertig mit der Welt und er konnte das jetzt nicht mehr kaufen. Mhm. Nun gut, das könnte ja vielleicht sein. Und zwei Wochen später ist in einer anderen Filiale dieses Unternehmens wieder ein Überfall passiert. Mhm. Ja, und? Und wie gesagt, ja, und dann hatten sie, nachdem der Überfall da passiert worden ist, hatten sie ihn plötzlich, weil das durch diese Handynummer gab, die er angegeben hatte. Er hat nämlich die Handynummer, die er angegeben hatte, wo ich drauf sprechen sollte, auch für die Polizei, mhm, das war nicht meine Handynummer, das war seine. Mhm. Und daraufhin haben sie den bekommen. Über die Handynummer von diesem Mann haben die den Täter bekommen? Ja. Er war ja im Prinzip, er war ja der Ring der Bande, kam raus. Bitte? Er war der Ring der Bande. Er war der Ring der Bande? Von vier Personen. Aha. Das heißt, jetzt ist diese Bande geschnappt? Die Bande ist geschnappt. Ja. Und somit ist auch klar, dass dieser Mann, der sich als Zeuge ausgegeben hat, Teil der Bande ist. Er war, wie gesagt, der Anführer. Mhm. So, aber jetzt zu dir, Petra. Du hast ja in dem Moment einen heftigen Schock erlebt. Wie bist du da hinterher mit umgegangen, mit diesen Gefühlen? Ja, wie bin ich damit umgegangen? Ich habe immer nur Angst bekommen, vor allem wenn es dunkel geworden ist, habe ich Angst. Also ich schlafe seit 10 Wochen nicht mehr. Ich schlafe nur mit Schlaftabletten. Ich habe dann von der Polizei auch Hilfe bekommen durch den Weißen Ring. Mhm. Habe Hilfe bekommen durch die Berufsgenossenschaft, dass ich, wie gesagt, eine Therapie bekomme mit Meditation, die mir wieder nur alles aufgewühlt hat. Achso, die hat schon stattgefunden, diese Therapie, die hat angefangen. Die sind zu mir nach Hause gekommen und haben mit mir Gespräche geführt. Ja. Und haben mir auch Bänder vorgespielt, die einen beruhigen sollen. Bänder vorgespielt? So Meditationsbänder. Mhm. Wo man den ganzen Körper entspannen soll. Mhm. Aber hat nicht viel gebracht. Hat mir aber nicht viel gebracht. Ja. Heißt das, dass du gar nicht im Moment arbeiten kannst? Nein. Ich bin jetzt seit 10 Wochen bin ich krankgeschrieben. Mhm. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Was denkst du? Ich weiß es nicht. Ich bin beim Neurologen in, wie gesagt, auch in Behandlung und er meinte zu mir, ich sollte das vielleicht nochmal versuchen über eine Kur. Mhm. Aber ich weiß es nicht, weil ich bin da wirklich, ich bin da mit meinem Nerven am Ende. Ich habe noch Angst. Ich habe vor allem Angst. Mhm. kann ich gut verstehen. Wahrscheinlich auch wäre die Angst groß, wenn du wieder in der Kasse sitzt, dass wieder sowas passieren könnte. Ja, ich habe Angst, wieder in so einen Laden zu gehen. Mhm. Was ist dir denn eigentlich in den wenigen Minuten wahrscheinlich, länger hat das ja nicht gedauert, was ist da, kannst du das rekapitulieren, was da in dir vorgegangen ist, als du die Waffe quasi vorm Gesicht gesehen hast? Ja, ich habe gedacht, der knallt mich jetzt ab. Das war's jetzt. Das war's jetzt und ist dein Leben zu Ende. Mhm. Kann man im Nachhinein sagen, ob das eine echte Waffe war? Die einen sagen ja, die anderen sagen, es war eine Wasserpistole. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kenne mich mit Waffen nicht aus. Die Polizei hat dazu auch nichts gesagt? Nein, die Polizei hat mir eine Waffe gezeigt und hat mich gefragt, ob die Waffe so aussah. Da habe ich gesagt, ja, die sah so aus, nur ein bisschen kleiner. Mhm. Gut, also die haben hinterher, nachdem die Bande gefasst haben, haben dir das nicht gesagt, ob das eine echte Waffe war oder keine echte Waffe. Haben die mir nicht gesagt. Mhm. Die haben mir nur, wie gesagt, dass ich in dem teilweise diesen Hinweis gegeben habe, dass er dieser Kunde, der Typ, der Ring der Bande war und dass ich ihnen sehr, sehr viel weitergeholfen habe. Das ist ja schon mal ganz gut. Kann man vielleicht sagen, dass durch deine Hilfe die gefasst worden sind? Ja, die sind, wie gesagt, gefasst worden und die sitzen ja heute noch in Untersuchungshaft, soviel ich weiß. Ja. Also Petra, wenn das mit dieser Meditationsmusik da nicht geklappt hat, was ich fast gut verstehen kann, würde bei mir auch nicht groß helfen nach so einem Vorfall, rate ich dir dringend, dass du dir eine psychotherapeutische Hilfe suchst. Ja, die haben sie mir ja schon angeboten, aber ich weiß nicht, ob das wirklich mich weiterbringt, sag ich mal. Ich mache einen Vorschlag, was da passiert und was man da machen kann in so einer Therapie oder vielleicht einer gewissen Beratungszeit. Vielleicht musst du gar keine richtige Therapie machen, sondern nur eine gewisse Zeit in eine Beratung gehen. Das kann dir mein Psychologe, der heute Nacht hier ist, der Jürgen, erklären. Und dann kannst du entscheiden, ob du so etwas machen möchtest. Na, ich weiß ja nicht, was der anbietet. Das wird er dir gleich mal erklären, was es so gibt an Möglichkeiten. Ja, okay. Ja? Mhm. Liebe Petra, dann wünsche ich dir wirklich, dass du da bald rauskommst aus diesem Schock und wieder ein normales Leben führen kannst. Und ich bitte dich aufzulegen und mein Psychologe, der Jürgen, ruft dich gleich an und ihr redet dann miteinander. Okay. Alles Dankeschön. Gute, viel Glück. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer und unser Thema heute Nacht heißt Nacht. Ist die Nacht für euch etwas Besonderes? Macht ihr nachts vielleicht Dinge, die ihr sonst nie machen würdet und von den Dingen auch niemand etwas weiß? Und ist in der Nacht schon mal bei euch etwas Schlimmes passiert? Oder vielleicht sogar etwas besonders Schönes. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Gertrud. Gertrud ist 63. Guten Morgen, Gertrud. Hallo, Domian. Hallo, Gertrud. Freue mich, dass du da bist. Zum Thema Nacht. Ja, ja, also ich habe also was ganz Tolles im Moment nachts. Ich bin arbeiten im Puff. Hätte ich mir nie erträumen lassen. Haut es mich aber um. Auf meine alten Tage, ja. Du arbeitest im Puff. Ich arbeite nachts im Puff, mache Nachtschicht im Puff. Als ja. Prostituierte? Als Hausdame. Nein, als Hausdame. Als Hausdame? Ja. Was macht eine Hausdame im Puff? Also, ich muss da durchs Haus laufen die ganze Nacht. Muss mal da schauen, ob alles in Ordnung ist, da schauen. Mhm. Die Zimmer kontrollieren. Ich mache die Mülleimer leer in den Zimmern. Muss ich dazu sagen, ein Saunaclub. Mhm. Da kommen die Männer rein, die bekommen dann alle ein Handtuch oder Bademantel und Badeschuhe und die laufen dann nur mit dem Badetuch da begleitet umher. Und gibst du denen das Badetuch und den Bademantel in die Hand? Das machen die Leute an der Rezeption vorne. Okay. Mhm. Ja, da habe ich nichts mit zu tun. Ich muss nur dafür sorgen, dass ständig Bademäntel und Handtücher alles parat liegen vorne an der Rezeption, wenn die reinkommen, dass alles da ist. Mhm. Da muss ich gucken, ich muss durch die Umkleide laufen, ich muss die Schmutzwäsche einsammeln und in die Wäscherei bringen. Mhm. Ich kontrolliere die Toiletten, ob die sauber sind. Einmal pro Stunde gehe ich da durch, ob Toilettenpapier fehlt oder so. Und wenn es nicht so sauber ist, musst du auch Hand anlegen und sauber machen? Muss ich nicht, nein. Musst du nicht? Nein, da kommt die Putzkolonne morgens. Achso, du musst nur mal so grob ich gucken. Ich muss nur gucken. Gut, wenn jetzt da Papier am Boden liegt oder die Toilette Papier leer ist, die leeren Rollen da, das sammle ich dann ein und mache es dann in den Mülleimer. Aber ansonsten. Ja, und dann gibt's im Wellnessbereich ist noch eine kleine Bar. Mhm. Die bediene ich dann abends, wenn die Männer also aus der Sauna kommen und schwitzen und Wasser trinken wollen oder auch mal ein Bier oder so. Mhm. Und dann verteile ich das auch noch. Bist du jetzt gerade im Dienst? Nein, ich habe frei heute. Heute hast du frei. Und Mittwochs ist mein freier Tag, Dienstags und Mittwochs. Von wann bis wann geht der Dienst? Ich fange um 8 Uhr abends an, bis morgens um 4 Uhr. Also richtig tiefe Nachtschicht ist das. Das kann man so sagen. Komplette Nacht durch, ja. Du hast gerade schon viel aufgezählt. Gibt es sonst noch Aufgaben, die du erfüllen musst? Nein, das war's eigentlich. Wie viele Mädels arbeiten denn da? Das ist unterschiedlich. Also 20 sind es meistens während der Woche und am Wochenende sind so um die 30. Bist du denn vielleicht dann für die Mädels auch so die gute Seele, mit der man sich mal so aussprechen kann? Ja, genau. Das habe ich auch schon hinter mir. Das gibt schon einige, die dann schon Mama zu mir sagen. Genau, Mama, hast du mal 5 Minuten Zeit? Und genau. Mama, ich habe Bauchschmerzen. Mama, mir tut das hier weh. Mama, mir tut's hier weh. Was kann ich tun? Ja. Und ich bringe auch ab und zu Essen mit. Ich muss dazu sagen, ich komme aus der Hotelbranche, habe auch gekocht in Hotels. Ja. Und koche sehr gerne. Und dann bin ich allein. Und du bringst den Mädels denn Essen mit? Und dann bringe ich ab und zu für bestimmte Mädels Essen mit. Ja, wenn die dann sagen, ach Mama, ich habe so Hunger, kannst du mir morgen was zu essen mitbringen? Erzählen dir, wie lange machst du das jetzt schon? Seit Januar jetzt. Seit Januar, also ganz frisch. Ja, den dritten Monat jetzt, ja. Wie kam es denn überhaupt, dass du in deinem reifen Alter für diesen Dienst dich entschieden hast? Ich komme ursprünglich aus der Hotelbranche und war arbeitslos längere Zeit letztes Jahr und habe da zufällig dann in der Zeitung die Annonce gelesen. Oh, Moment, mein Hund. Dass eine Hausdame gesucht wird für einen Saunaclub. Mhm. Und ich dachte, das wäre einfach nur normale Sauna. Ach so. Und habe da einen Termin gemacht zum Vorstellen und bin dahin und war dann im ersten Moment geschockt, weil ich kam da rein. Das ist, wie eine kleine Diskothek, eine große Bar und die Mädchen saßen da alle drumherum, ohne Kleider. Und da wusstest du aber schon, wo du gelandet warst. Und dann wusste ich gleich, wo ich gelandet war, ja. Aber die Chefin, die war so nett, die hat mich halt rumgeführt, hat mir alles erklärt. Mhm. Und mich dann auch darauf hingewiesen und gefragt, könntest du dir vorstellen, hier zu arbeiten? Mhm. Und dann dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Weil ich muss mich ja nicht ausziehen. Ich bin also ganz normal mit Jeans und habe so ein T-Shirt, wo dann die Werbung draufsteht vom Club. Ja, ja. Es ist quasi im erweiterten Sinne Gastronomie und deine Hotelerfahrung kannst du auch mit einbringen. Also genau, es ist für mich nichts anderes wie Hotel, nur dass die Leute dort eben nicht begleitet sind. Das Haus wird von einer Frau geführt. Ja. Ja, eine Chefin. Eine Chefin haben wir da, ja. Und wie ist die zu den Prostituierten? Wir haben also alle untereinander, sehr tolles Verhältnis. Ja. Und also auch die Mädchen, sage ich mal, es wird niemand hier gezwungen oder so. Mhm. Die können sich und dürfen sich ihre Freier auch selber aussuchen. Die kriegen also nicht gesagt, du musst jetzt mit dem da hoch in die Kiste gehen. Also die dürfen das selbst entscheiden, mit wem sie wollen und wem sie nicht wollen. Wie werden denn, auch, weißt du das, wie werden denn die Mädchen bezahlt? Werden die pro Kunde bezahlt oder kriegen die fest Grundgehalt oder wie läuft das? Die Mädchen sind alle selbstständig, haben ein eigenes Gewerbe angemeldet. Und die haben die Preise sind also folgendermaßen, was ich jetzt weiß, pro angefangene halbe Stunde 50 Euro. Mhm. Mhm. So, wenn dann irgendwelche Sonderwünsche dazukommen, das muss der Freier, sage ich mal, mit den Mädchen dann persönlich absprechen. So ist es üblich. Und die Mädchen müssen wahrscheinlich eine Art Miete zahlen dann in dem Haus? Die bezahlen, genau. Den Eintritt bezahlen die. Und 25 Euro pro Mädchen pro Schicht Steuer. Also, okay. Was heißt Eintritt? Was heißt das? Die müssen Eintritt bezahlen? Die müssen so eine Tagesmiete. Die Mädchen? Ja. Die Mädchen, die da arbeiten, müssen Eintritt zahlen, wenn sie da reingehen? Genau. Ja. Ach, ja, das ist aber, das wusste ich auch, ne? Das ist normal, das ist üblich so in der Branche. Ja. Also die müssen den Eintritt zahlen und Steuern zahlen? Steuer bezahlen die pauschal 25 Euro pro Schicht. Und das war's da. Ja. Und der Rest verdienen ja, die dann durch gastronomische Sachen und... Der Rest ist ihr Geld, das dürfen die behalten. Ah, verstehe. Wie ist denn also dein Verdienst? Ich will dich jetzt nicht im Detail fragen. Bist du denn zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, ja. Also ich muss sagen, ich habe fast das Doppelte wie vorher im Hotel. Ach, das hört sich ja gut an. Ja. Und hast du denn früher auch so krasse Nachtschichten im Hotel schon mal gemacht? Nein. Nee, wie kommst du denn dann? Nee, eigentlich nie. Nie? Ich habe nur immer oder hauptsächlich die letzten 25 Jahre hatte ich hauptsächlich Frühdienst gemacht. Das hieß also meistens um 3 oder um 4 Uhr anfangen. Also das genaue Gegenteil. Frühstück vorbereiten und, ja, und, ne? Wie kommst du denn dann, Gertrud, das ist ja nun dann wirklich ein kompletter Wechsel des Lebensrhythmus. Wie kommst du damit klar? Ja, wunderbar. Wunderbar? Wunderbar, ja. Lebst du alleine? Ich bin glücklicher Single, ja. Dann ist es natürlich noch einfacher zu vereinbaren. Ist einfacher. Das Einzige, was ich habe, ist ein Hund. Und der ist auch glücklich darüber, dass ich nachts weg bin. Da schläft er und da merkt er nicht, wie lange ich weg bin. Perfekt. Wie ist denn das? Du kommst um 4 Uhr dann nach Hause oder um 4:30 wahrscheinlich? 4:30 komme ich nach Hause, dann gehe ich mit dem Hund noch mal kurz raus. Ja. Und dann, ja, dann schlafe ich bis ungefähr 12 Uhr mittags. Und kannst du dann nach so einer Schicht direkt einschlafen? Ja, kann ich. Dann hast du wirklich kein Problem, ja. Eine gesunde Natur, dass das alles so gut funktioniert. Da habe ich Gott sei Dank. Du bist ja noch nicht so ganz lange da, aber es kann ja schon sein, wenn da so ein Vertrauensverhältnis schon entstanden ist zu den Mädels. Erzählen die dir auch schon mal Sachen, irgendwelche krassen Dinge von ihren Freiern, was die von denen vielleicht verlangen, was die erlebt haben mit den Freiern? Ja, erzählen manche auch, ja, gibt da auch schon lustiger. Ich fand's lustig, ich musste erst mal lachen. Die Mädchen finden es wahrscheinlich gar nicht lustig. Erzähl mal. Also ein Freier hat eine Stunde lang gebucht von vornherein gleich, hat gesagt, er möchte eine Stunde. Mhm. Und dann kam die zwischendurch raus und sagt, gib mir was zu trinken, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann hat sie uns anschließend erzählt, sie musste eine Stunde lang auf Knien und Ellbogen übers Bett hin und her laufen und miau miau machen. Und er hat sie abgeleckt von unten bis oben, das war's. Ja, ja, das fand das Mädel weniger lustig, glaube ich. Das Mädchen fand das gar nicht lustig, nee. Aber wir haben dann gelacht, dass sie das erzählt hat. Solche skurrilen Sachen gibt es ja wahrscheinlich in Massen, ne? Da gibt es viele so skurrile Sachen, denke ich, ja. Hast du noch was auf Lager? Im Moment fällt mir jetzt gar nichts ein. Ja, dafür ist es noch zu frisch, dass du da bist. Ich bin zu kurz dort, ja. Ja. Das ist ein Saunaclub, sagst du. Genau, gibt's denn auch Sex in dem Saunaraum? So, gibt's das auch? In der Sauna nicht, nein. In der Sauna ist es auch zu warm wahrscheinlich. Ja, da gehen die Männer einfach zum Saunen rein? Die gehen rein zum Saunieren, genau. Und gehen die Mädchen da auch mit rein? Die, zum Teil sind Mädchen drin, ja. Aber kein Sex. Aber auch kein Sex in der Sauna, nein. Und dann haben wir noch eine Massageabteilung. Mhm. Da ist also eine Thailänderin und ein Thailänder, die da Massage machen. Das ist auch ohne Sex, steht extra dabei. Ohne Happy End nennt sich das, ne? Also Happy End gibt's nur im Zimmer. Gibt's nur im Zimmer, ja. Klare Regelung. Ja. Und es ist noch so ein kleines Kino mit drin. Da laufen die Sexfilme. Mhm. Und da gibt es zum Teil auch Sex drin. Ach so. Das sind dann die Leute, die also gern beobachtet werden beim Sex oder so. Ach so, stelle ich mir das vor, weil da ist eine große Scheibe, da kann dann jeder, der vorbeiläuft, dann da reingucken. Ehrlich, da ist eine Scheibe, das begrenzt zu dem Kino. Und eine Glasscheibe, und da sitzen die und da haben die dann Sex in dem Kino. Das sind also keine Sitze in dem Sinn wie im normalen Kino, da stehen so große Couchen und da liegen die da drin und Und dann machen die dann Sex jetzt mal unter uns beiden Beetschwestern. Bleibst du manchmal an der Scheibe stehen und guckst dir das an? Nö. Das Einzige, was ich mache, ist ab und zu mal einen Pornofilm angucken. Ich muss jetzt sagen, in den Zimmern hängen überall Bildschirme, da läuft ein Pornofilm. Achso, dann guckt man automatisch hin. Und dann guckt man automatisch hin, klar. Oder manchmal nachts, wenn doch viel Betrieb war und ich dann schon ein bisschen müde bin. Ja. Und dann bleibe ich da manchmal 5 Minuten am Bett sitzen und gucke mir dann ein Teil oder ein Stück von so einem Film an. Und? Aber jetzt nicht wegen dem Film, sondern einfach, weil mir die Füße weh machen, denke ich, jetzt kann ich endlich mal 5 Minuten sitzen. Das heißt, dich macht die Atmosphäre und die Filme und das alles nicht an? Nein. Sexuell? Nein. Bist du denn schon mal von einem Mann auch angesprochen worden? Das kommt auch vor, ja. Aber das kommt auch im Hotel genauso vor. Ja, aber... Da finde ich keinen Unterschied. Aber die Regel ist wahrscheinlich da im Club, dass du da nicht eingehen kannst, ja. Finger weglassen. Klar, logisch, weil das ist das Geschäft von den Mädchen, das ist also klipp und klar getrennt. Das ist natürlich, das ja klar. Jeder hat seine von Aufgaben. Den Mädchen, die sind selbstständig. Ja. Und wir Hausdamen, es gibt zwei, wir wechseln uns da ab. Wir sind Angestellte vom Club. Ich verstehe. Und jeder hat seine Aufgaben und... Genau. Wir gehören zum Club mit dazu, und die Mädchen. Es sind ja auch nicht immer die gleichen Mädchen, die wechseln da ab und zu. Die sind mal hier, mal da, mal dort. Und dann kommen sie wieder. Ein paar sind ständig da. Ja. Also die sind jetzt schon 3 Monate da. Ja. Man weiß es halt nicht. Die tauschen aber und wechseln ich höre, du bist sehr begeistert. Das heißt, der Job, den könntest du noch eine ganze Weile machen. Da könnte ich jetzt, da werde ich wahrscheinlich auch bleiben bis zur Rente. Eigentlich wollte ich dieses Jahr in Frührente gehen, aber das gefällt mir jetzt so gut. Ja, und ich bin noch so fit und verstehe mich mit allen gut. Dann wünsche ich weiterhin viel Spaß bei der Arbeit, Gertrud. Viel Spaß im Puff. Ja, danke, danke. Und danke für deinen Anruf. Bitteschön. Alles Dankeschön. Gute, tschüss. Danke, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 und hier ist Christian. Christian ist 26. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen, Domian. Hi. Christian. Ich grüße dich. Alles gut? Soweit schon, ja. Ja, super. Ja, ich melde mich heute auch zum Thema bei euch. Thema ist ja heute Nacht und ich habe eigentlich was ganz Skurriles mehr oder weniger. Also ich persönlich finde es eigentlich jetzt gar nicht mehr so als skurril. Du musst das Handy irgendwie anders halten. Du warst gerade wirklich... Ja, jetzt viel besser. Ja, ich habe schlechten Empfang hier. Ja, nee, jetzt ist gut. Okay. Es ist halt aktuell so, also was heißt aktuell, fast seit 2 Jahren, dass mein bester Freund und ich uns eigentlich als Frauen, sage ich mal, fertig machen, also richtig mit Pöms, mit Absatz, mit Strapse, komplett geschminkt als Frauen. Also man erkennt schon, dass wir noch Männer sind, weil er hat auch einen leichten Bart. Bei mir erkennt man es eigentlich auch durch die Größe. Und, wie groß bist du? 1,91. Ah ja. Ne? Und wir fahren dann abends die Parkplätze ab und machen es dann halt da mit den Männern. Ach, ja wie, welche Parkplätze? Hier im Umkreis, also das sind halt wirklich nur reine Parkplätze für heterosexuelle Männer. Sind das so Autobahnparkplätze oder wie kann ich genau, richtig, so Rastplätze, genau, Rastplätze. Und das sind Rastplätze, da ist bekannt, dass es da Sex gibt? Genau, richtig. Das ist bekannt, dass es da Sex gibt an diesen Parkplätzen. Woher erfährt man das? Das kennt man. Also wenn man in der Szene, sage ich mal, unterwegs ist, dann erkennt man, oder dann weiß man es eigentlich. Ja. Ich sage mal, es gibt es ja auch für normale Heteros auch. Also die haben ja auch sag ich mal, die Prostituierten, die da mit ihren Liebesmobilen stehen. Und bei uns ist es halt wirklich so, dass wir halt ganz gezielt, weil wir beide auch homosexuell sind, dass wir halt ganz gezielt halt diese Parkplätze anfahren, die man jetzt halt im Umkreis kennt, ich sag jetzt mal 20 Kilometer. Das ist ja lustig, dann fahrt ihr beiden aufgebrezelt als Mädels, fahrt dahin. Aber richtig aufgedonnert. Vom Feinsten, also. Stell ich mir das vor, es ist tiefe Nacht, es ist vielleicht auch noch kalt, wie jetzt im Moment. Jetzt fahrt ihr dann mit eurem Auto hin, mit eurem Golf oder mit eurem Escort oder was auch immer. So, dann fahrt ihr auf den Parkplatz und da stehen vielleicht 4, 5, 6 Autos. Was macht ihr dann? Genau, dann ist es halt aktuell so, oder meist, ich sage jetzt wirklich mal mehr, es ist halt wirklich im Sommer. Und dann ist es halt so, dass wir erstmal halt im Auto sitzen und man sieht wirklich schon, wenn wir kommen, weil man halt auch wirklich auffällig ist, wir haben beide sehr blonde Perücken, extrem geschminkt. Man sieht schon, wie die Blicke erstmal kommen. Aber keine abneigenden Blicke, also man hat auch wirklich nie Probleme. Da ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie da Stress bekommt oder Theater. Es fahren ja auch andere Leute daher. Okay, im Sommer sieht man das, aber wenn es stockdunkel ist, sieht man ja niemanden im Auto. Genau, und das ist ja eigentlich mehr, wir haben dann Licht im Auto an. Ach so. Oder meistens ja diese Parkplätze auch extrem ausgeleuchtet, allein schon wegen der Sicherheit auch für die Leute, die halt da Rast machen. Aber das sind Parkplätze, Entschuldige, wenn ich nochmal unterbreche, wo hauptsächlich schwule Männer oder Männer, die auf schwulen Sex stehen oder auf bizarren Sex stehen. Bizarren Sex mehr oder weniger, genau. Weil die können ja auch denken, dass ihr wirklich Mädels seid und dass das gar nicht für die interessant ist. Das wäre für die uninteressant. Das ist ja das Komische an der ganzen Geschichte. Also diese homosexuellen Männer, die haben ja teilweise auch extrem ausgeprägte Fetische. Das heißt zum Beispiel, die stehen sehr, sehr, sehr viele Männer, was wirklich unglaublich ist. Die stehen wirklich auf Damenunterwäsche. Die stehen auch mal drauf, wenn ganz, ganz viele Fußfetischisten. Das heißt, die stehen total drauf, wenn ein Mann ein High Heel anhat, ein Plateauschuh, wie auch immer. Da stehen die wirklich extrem drauf. Und das ist das Kuriose an der ganzen Geschichte. Ein Mann, der als Mann für einen normalen, sage ich jetzt mal, homosexuell nicht attraktiv ist, der wirkt meist attraktiv, wenn er sich nur eine Perücke aufsetzt. Also, das klingt wirklich komisch, aber das ist echt wirklich unglaublich. Ich glaube auch, dass dass da als Kundschaft, sage ich mal, nicht nur Schwule sind, sondern auch viele Heteros oder leicht bisexuelle Männer. Ja, also das kommt auch vor, aber so wirklich reine Heteros, ich meine, es kommt auch wirklich teilweise vor, dass man wirklich schon gezielt sieht, okay, guck mal, der hat da einen Aufkleber dran, ich sage jetzt mal, Joanna fährt mit an Bord im Kindersitz und da weiß man, der hat definitiv ein Kind. Also es geht gar nicht anders, aber in der Regel sind es wirklich schon, ich meine, wenn man selber homosexuell ist, dann weiß man es, dass man sieht, dass derjenige auch homosexuell ist. Das sieht man halt auch. Und dann hat man halt ein Gespür für. Jetzt haben wir stehen geblieben, ihr fahrt vor, ihr sitzt da in eurem Auto, wie geht's dann weiter? Genau, dann sitzen wir ganz normal im Auto und mein bester Freund, der ist halt wirklich auch sehr schlagfertig, was das Ganze angeht. Und wenn er sieht, dass da einer schon so, ja, die kommen halt immer so heimlich anstolziert, stehen meist hinterm Auto, als ob man sie da nicht sieht. Und dann ist es halt schon interessant, dass die halt reingucken. Und dann klopfen sie manchmal an eine Scheibe oder machen die Tür auf. Und dann sagen sie halt, ob wir halt Prostituierte sind. Das ist halt teilweise dann wirklich auch manchmal sehr lustig, weil wir sind ja halt keine Prostituierten. Und was sagt ihr denn dann? Ja, dann sagen wir ja. Ja, dann sagt ihr ja, ganz frech. Dann sagen wir ja und dann, das ist mit meinem Kollegen immer sehr lustig, der hatte so eine Payback-Karte und die zeigt dann und sagt dann, ja, wir sind angemeldete Prostituierte und die glauben das einfach wirklich. Ich weiß nicht, ob die einfach einfach nur Lust gerade drauf haben oder wie auch immer, aber die glauben es wirklich. Und ich bin jetzt gespannt, wie es dann zu der sexuellen Aktion kommt und wo vor allen Dingen. Genau, und dann ist es halt aktuell so, dass man muss halt dann wirklich ein bisschen abwägen. Wenn derjenige halt für einen interessant ist, sage ich jetzt mal, dann kann man aussteigen, dann kann man mit ihm aufs Klo gehen, dann kann man in den Wald gehen. Ach, da ist auch, da sind dann auch Toiletten. Ja, wenn es Autobahnparkplätze sind, ja, dann kann man da hingehen. Genau, die öffentlichen Toiletten halt ganz normal und dann gehen die halt wirklich dann da rein. Man geht halt dann mit und dann kann man halt, sage ich jetzt einfach mal, mit denen treiben. Jetzt habe ich gar nicht verstanden von Anfang an, macht ihr das aus Spaß und Lust oder nehmt ihr dafür Geld? Nein, also Geld gar nicht. Da wird wirklich Geld geboten, auch teilweise. Also da muss man echt wirklich sagen, also die bieten da teilweise wirklich, also mein Kollege ist ja bei der ganzen Sache halt wirklich noch extremer. Der macht wirklich da fast teilweise mit jedem. Und das ist ja bei mir gar nicht der Fall. Also ich sehe es mehr oder weniger just for fun. Klar hat man dann auch mal seinen Spaß dabei, sage ich jetzt mal. Aber die bieten schon Geld an, die Männer? Ja, und also da geht schon. Nehmt ihr es schon dann manchmal an? Also er ist nicht abgeneigt, sage ich mal so. Was bieten die denn an? Also so 50, 100 Euro sind eigentlich immer drin. Ja. Also das ist gar kein Problem. Aber Christian, wenn ich mir vorstelle, ihr geht dann in diese schrecklich versifften Toiletten. Ja. Ist das nicht ekelhaft? Also ich sag mal so, für einen persönlich ja, aber ich glaube einfach, dass das Ganze, dieses Ganze drumherum, dieses Parkplatz, dieses anonym ist es ja eigentlich gar nicht, ist ja kein anonymer Sex. Parkplatz, wo man teilweise die Leute auch wirklich im Auto auch wirklich treiben. Ich meine, da sind ja auch noch andere Leute, die vielleicht mal daherfahren. Ich meine, abends ist wirklich fast gar nichts da los. Aber das ist auch so ein gewisser Reiz für so eine Person, glaube ich. Ich glaube, dass die Leute sich da halt das holen, was die vielleicht bei ihrem Partner nicht bekommen. Oder es sind ja auch viele Geschäftsmänner dann, die da auf den Autobahnen unterwegs sind. Also das glaube ich schon. Wird denn mehr Oralverkehr verlangt oder sogar wirklich ein Geschlechtsverkehr? Boah, das kann ich so pauschal gar nicht sagen. Also ich glaube wirklich, dass wenn es zum Oralverkehr kommt, dass dann auch der Analverkehr nicht weit ist. Also das glaube ich wirklich. Also ich glaube. Wie sieht es mit dem Thema, Schutz bei euch aus? Ja, komplett. Also gar nichts. Da geht gar nichts ohne Kondom, gar nichts. Mhm. Also um Gottes Willen generell gar nicht in der schwulen Welt, sage ich jetzt mal. Und dann auch gar nicht irgendwie auf Parkplätzen, weil es sind auch teilweise Gesichter, die man wirklich immer wieder da sieht. Mhm. Also die wirklich dann auch, wenn man auch mal so normal herfährt, die wirklich auch teilweise Nächte da verbringen. Also im Sommer sind die Leute da wirklich 8-9 Stunden laufen da durch die Wälder. Ich meine, wenn man sich das mal, sage ich mal, tagsüber anschaut, das war wirklich Kondom und alles rum. Das ist echt wirklich unnormal. Also das ist echt schon. Kann das auch passieren, dass du dann mit jemandem Sex im Auto hast und vielleicht andere, die da auch sind, schlendern um euch herum und schauen sich klar das an? Ja, klar, auf jeden Fall. Also der Voyeur. Bitte? Der Voyeur ist auch immer dabei. Der Voyeur ist dabei, also, das wollte ich fragen. Das ist auch der Reiter, genau. Der Voyeur, der Voyeur ist immer nicht weit weg, sag ich mal. Mhm. Es ist aber auch wirklich so, dass man das Auto auch wirklich abschließt und auch wenn einer ins Auto kommt, dass man den Schlüssel auch, bevor der einsteigt, halt auch wegpackt. Also mein Kollege hat halt einen alten VW-Bulli und der hat hinten so eine Matratze auch drinne und der hat halt an seinem Schlüssel ein Schlüsselband, dass er den immer um den Steuerknüppel festbindet, dass halt, sage ich jetzt mal im Eifer des Gefechts, nicht einer den Schlüssel daraus klauen könnte. Ja, ja. Wie lange steht man nämlich da? Wie lange macht ihr das jetzt schon? Also konkret eigentlich jetzt knapp 2 Jahre. 2 Jahre schon? Paar. Und wie oft in der Woche geht ihr da auf die Rolle in der Nacht? Also im Sommer ist es fast täglich. Im Sommer sind wir wirklich täglich da. Aber das deutet doch auch bei euch auf eine gewisse Sucht, Sexsucht hin. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, welcher Mann ist nicht sexsüchtig. Ich glaube. Naja gut, aber jede Nacht mit einem fremden Typ rumvögeln oder was auch immer. Ja, das ist halt so ein gewisser Reiz auch. Ne? Ich meine, ich gehe davon aus, dass du keinen Partner hast, mit dem du das da machst, ist dein bester Freund. Das ist mein bester Freund, der ist auch schwul und er hat einen Partner eine Zeit lang gehabt und dann wurde halt, also wir sind wirklich beste Freunde, also wir machen auch jeden Scheiß zusammen und wir sind auch schon verkleidet durch Stadt gefahren in Dortmund und hat die Polizei uns in Cabrio angehalten, also wir machen schon alles zusammen, das ist immer lustig, wir gehen auch verkleidet als Frauen durch Kaufland mit, und ich habe also 21 Zentimeter Schuhe. Ist dieser Fetisch, dieser Spaß, sich zu verkleiden, schon nicht nur beschränkt auf diese Nachtaktionen, sondern Nein, gar nicht. Wir machen es also auch, also jetzt beruflich gar nicht. Also um Gottes Willen, ich kann jetzt nicht mir vorstellen, dass ich auf meine Arbeit mit der Perücke hinkomme. Also ich glaube, dann kann ich mir die Kündigung beim Chef abholen. Aber Christian, versuch uns doch mal zu erklären, was der für dich jetzt, oder für euch, für dich jetzt, ich rede mit dir, was für dich der Thrill ist, das so exzessiv auf diesen Parkplätzen zu treiben. Die Männerauswahl, ganz einfach die Männerauswahl. Die Männerauswahl, die man vielleicht im, also ich bin wirklich sehr gut aussehender junger Mann, also ich bin jetzt wirklich nicht hässlich, also ich habe ja kein Problem, einen kennenzulernen, aber es ist ein ganz anderes, also Männer, von denen man niemals, also richtige Männer, also Männer, von denen man niemals denken würde, dass die irgendwie sowas haben. Es ist einfach so ein Reiz, aber wenn man weiß, man hat seine Perücke auf, seine Wimpern dran geklebt, dann Kontaktlinsen drinne, Fingernägel dran und wir machen uns ja richtig vernünftig fertig. Also jetzt ja nicht irgendwie so, sage ich jetzt mal so, Trümmer dran, sind wir jetzt ja nicht. Also wir sind. Das heißt, ein paar Stunden dauert das schon, ehe ihr ausgehbereit seid. Ein paar Stunden nicht, aber so, ich meine, Routine ist mittlerweile drin, aber eine Dreiviertelstunde dauert das schon. Ja, wir trinken dann dabei was. Was sind denn das in der so im vom Durchschnitt, ja vom Altersdurchschnitt zum Beispiel für Männer, die euch da begegnen? Im Altersdurchschnitt, also bei mir ist das ja wirklich so, dass ich mehr auf Jüngere stehe. Also ich, also schon auf Männer, aber halt nicht auf Ältere. Also bei mir müssen die schon, also 18 auf jeden Fall sein, sonst würden die auch gar nicht zu dem Parkplatz hinkommen. Aber ich bin so bis 25, 26, da ist bei mir schon manchmal auch in dem Alter 30. Und da kommen auch genügend Leute in dem Alter dahin. Ja. Und aber wahrscheinlich auch viele Ältere wahrscheinlich auch, ne? Also 90% sind wirklich Ältere da. Wie reagierst du, wenn ein Älterer dich dann anspricht? Da reagiere ich gar nicht drauf. Also es ist auch teilweise wirklich mir manchmal auch recht unangenehm, weil manche Männer auch wirklich, deswegen verstehe ich das auch, wie Frauen sich manchmal fühlen, wenn die immer nur einen Rock anhaben. Mhm. Es sind wirklich teilweise Männer da, die man noch nie da gesehen hat, die eigentlich auch gar nicht wissen, dass wir aus diesem Grund da sind, die dann ums Auto rumlaufen und auch teilweise schon echt den Penis an die Scheibe drücken. Mhm. Also das ist auch recht respektlos alles da. Mhm. Also da ist auch ein rauer Ton, da wird nicht groß gesprochen, da wird einfach die Hose aufgemacht. Mhm. Zack, und das war's. Und da wird wirklich die Hose aufgemacht, ob man das möchte oder nicht. Mhm. Also deswegen sind die Tür noch immer zu, also sonst könnte man echt wirklich, also das, aber es ist einfach ein Reiz dabei, es ist wirklich einfach so. Also Christian, auf dass ihr gesund bleibt und ihr da keinen Schaden nehmt von den Aktionen, das sind eure Nächte, ne? Kann man so sagen. Das sind unsere Nächte, die kommen wieder. Schönen Gruß an deinen Kumpel. Alles klar, tschüss, ciao. Und um 1:43 Uhr geht es weiter mit der Ursula. Die Ursula ist 72. Guten Morgen, Ursula. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Ursula. Thema Nacht. Immer Nacht, nein. Nein, Thema Nacht. Ja, ich bin eine Nachteule. Ja. Eine geborene Nachteule. Ich war schon als Kind in der Nacht wach. Und wenn ich nachts meine Hausaufgaben gemacht habe, besonders eben Aufsätze oder sowas, immer Nacht. War ganz toll. Machte ich die in der Schule am Tage nur eine 3. Nee, das war nichts. Also für mich war die Nacht das Schönste überhaupt. Und das zog sich durch dein ganzes Leben durch? Natürlich bin ich dann Ja, ich hatte eben, ich bin Kinderkrankenschwester. Hallo? Nachtarbeiten. Langsam. Da war gerade eine Störung. Ja. Ich habe verstanden, du warst Kinderkrankenschwester. Ja, ja, ja. Und hast auch nachts gearbeitet. Ich habe 22 Jahre als Nachbar. Ah, also 22 Jahre Nachtschwester im Kinderkrankenhaus. Gearbeitet, genau. 7 Jahre war ich dann hinterher in einem Pflegeheim als Nachtschwester. Mhm. Und das heißt im Klartext, du hast eigentlich nur nachts gearbeitet. Ich habe in der Ausbildung da nicht. Aber als ich dann selber verheiratet war und Kinder hatte, da konnte ich ja erstmal nicht arbeiten. Und dann habe ich ab 1980 in einer Münchner Privatklinik im Kinderzimmer gearbeitet, also bei den Neugeborenen. Auch nachts? Auch nur nachts. Mhm. Das war zwar anstrengend, weil ich 14 Stunden von zu Hause weg war. Ich bin abends um 6:30 zum Dienst nach München reingefahren und bis morgens um 8:30. Mhm. Und Gott sei Dank habe ich super Kinder gehabt. Mein Mann ist dann weggegangen, weil... Aber das wollte ich gerade fragen. Wenn man verheiratet ist, eine Familie hat, ist das ja alles schwer unter einen Hut zu kriegen, wenn man so eine Nachteule ist. Wie hast du das mit deinem Mann geschafft? Meine Ehe war sowieso nicht mehr so gut. Wir sind zusammengeblieben, des Geldes wegen, dass er für die Kinder und für mich sorgen konnte. Mhm. Und als ich dann selber arbeitete, war der Mann auch für mich unnütz geworden, denn jetzt hatte ich ja selber Geld. Verstehe. Konnte man ja nicht sagen, aber. Sag mal, Ursula, jetzt bist du ja 74 und nicht mehr berufstätig, davon gehe ich mal aus. 73. Bist du denn jetzt als Rentnerin auch immer noch so nachtaktiv? Ja, ja, ja, ja. Wann gehst du denn schlafen? So 2:30. Ah ja. Mhm. Und was machst du in der Regel bis dahin? Fernsehen gucken. Mhm. Und wie lange schläfst du denn am Morgen? Bis 10 so etwa. Ja, 9 das, oder 10, ja. Das geht ja noch. Ja, ich lebe ja alleine. Und da ist das ganz schön. Aber wenn meine Freundin kommt oder ich bin sehr viel gereist, dann musste ich ja einen anderen Rhythmus. Dieses ist jetzt mein Rhythmus, der ganz normale Rhythmus. Kannst du uns denn... Du wirst das auch noch merken, wenn du jetzt aufhörst. Ja, allerdings. Das ist sehr schwer, anders wieder in einen, in Anführungsstrichen normalen Rhythmus. Ja. Es gibt eben Nachtmenschen. Kannst du, das gibt es. Kannst du für dich erklären oder uns erklären, was für dich so das Reizvolle war, immer nachts zu arbeiten? Was das Reizvolle war, als ich wieder anfing 1980, da war ich auch schon so lange aus diesem Beruf raus. Und da war es für mich erstmal ganz schön, dass ich nicht im Team arbeiten musste, sondern alleine. Mhm. Das war für mich schöner als mit anderen, das konnte ich schon nicht mehr. Mhm. Ich war dann auch weniger Schwester als Mutter und habe mit den Müttern zusammengearbeitet und ihren Babys, nicht wahr? Es war eine wunderbare Arbeit, eine ganz wunderbare Arbeit. Als die Klinik geschlossen wurde, gehörte Ordensschwestern, habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal ans andere Ende des Lebens und bin dann in ein Pflegeheim gegangen als Nachtschwester. Hätte ich besser sein lassen sollen. Warum? Das ist eine schwere Arbeit. Domian, du kannst dir nicht vorstellen, wie schwer die ist. Wir hatten für mich alleine 100 Bewohner wohnten in dem Altenheim und wir waren zu zweit. Und etwa 80% waren sehr schwer dement oder krank. Was musstet ihr in der Nacht mit den schwer kranken und alten Menschen machen? War so viel, oh Gott, bei mir geht das Telefon zu Ende, da habe ich nicht dran gedacht. Was wir da machen mussten, lagern, Windeln wechseln und so weiter. Das geht gleich zu Ende, Domian. Ja. Nicht mit mir, aber mit dem Telefon. Aber schön, dass wir uns kennengelernt haben, liebe Ursula. Ja, ich will dir noch einmal was sagen. Ja. Ich bin eigentlich böse mit dir. Warum? Ja, ja. Oh ja, warum? Du hattest neulich so schlecht gesprochen über Ali Schwarzer und so. Du, es war sehr schwer, ich bin auch Feministin. Warte mal ein Freundchen, wenn ich dich noch mal am Telefon kriege. Gut, dann diskutieren wir das nächste Mal darüber. Ja, liebe Ursula, schön, dass wir uns kennengelernt haben. Macht's gut. Ihr habt eure Gleichberechtigung gegenüber den Heteros gekriegt. Was haben die hier? Immer noch wenig Geld. Weißt du, was ich an Rente kriege? Jo. Ja, da hast du recht. Da gebe ich dir recht, ja. Ursula. Jo. Liebe Ursula, alles Gute wünsche ich dir. Schön, dass du angerufen hast. Tschüss. Und hier ist Adi. Adi ist 42. Guten Morgen, Adi. Hallo Jürgen, grüße dich. Hallo Adi. Hi, du klingst schön, dass ich dich höre. Du klingst weit weg. Weit weg klinge ich? Ja. Och, so weit bin ich nicht. Ich bin im Münsterland. Bist du unterwegs im Auto oder wie? Ja, ich mache gerade meine Pause. Ein LKW-Fahrer. Ja, ein LKW-Fahrer, aber mit einem kleinen LKW, Mercedes Sprinter. Ach so, okay, das ist ja noch nicht so groß. Du rufst an, auch zum Thema Nacht, Adi. Jawohl, das mache ich. Warum? Ja. Ja, ich bin der Milchmann, der Milchrain von Nordrhein-Westfalen, ne? Den eigentlich gar keiner mehr kennt. Der Milchmann von Nordrhein-Westfalen im Sprinter? Jawohl. Ne, ich beliefer Schulen und Kindergärten mit Schulmilch und Milch. Ja? Achso, ich dachte, das wäre ein Witz. In der Tat belieferst du die Leute mit Milch. Ja, natürlich, ne? Das meine ich ja. Du kennst die Milchmänner auch nicht mehr. Ja, doch, von ganz früher, ja klar. Ne? Ja, so alt bin ich natürlich jetzt nicht, ne? Aber den gibt es immer noch, ne? Nur den sieht man nicht mehr. Ne? Das heißt, wen fährst du alles an? Ja, ich beliefer Nordrhein-Westfalen, ein bisschen vom Münsterland, so 60 Schulen in der Nacht, 60 bis 70 Schulen, je nachdem, wie viel zu tun ist. Ja, und dann habe ich für jede Schule einen Schlüssel, und dann stelle ich die gewünschte Menge da rein in die Schule. Ja. Und dann geht's weiter zur nächsten Schule, ja. Ne? Das mache ich jetzt seit 12 Jahren. Und immer jede Nacht? Von wann bis wann? Ja, von 18 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Boah, das heißt, du bist volle Kanne die Nacht beschäftigt? Volle Kanne, 12 und, Stunden. Und schon so lange jetzt? So lange jetzt. Gefällt's dir? Ja, also, ansonsten würde ich es nicht machen. Ich kann tagsüber nicht mehr arbeiten. Wenn so Ferien sind Na, dann muss ich ein bisschen tagsüber fahren, ne? Und da komme ich überhaupt nicht mehr klar. Das kann ich gut verstehen. Wie viele Kilometer schrubbst du da jede Nacht runter? Das sind 330 Stadtkilometer so. Jede Nacht 330 Kilometer? Ja, jede Nacht, ja. Und du hast für jede Schule, die du anfährst, hast du einen Schlüssel, um das da abzustellen? Ja, ne? Na, ich habe ja so im Auto so 100 Schlüssel, ne? Und alles schön nummeriert und dann geht es los. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich habe mich da lange nicht mit beschäftigt, dass es in Schulen noch Milch so klassisch gibt, die angeliefert wurde. Ja? Ja klar, die Kinder freuen sich doch über jede Milch. Ja klar. So, dann bist du, der Dienst geht bis 6 Uhr morgens, sagst du? 6 Uhr morgens bin ich zu Hause, jawohl. Und wann gehst du dann schlafen, um wie viel Uhr? Ja, so gegen 7, dann schlafe ich so 7-8 Stunden und dann habe ich noch einen Hund zu Hause, der muss verpflegt werden. Na, dann muss ich noch schon Gasse gehen, 2 Stündchen, und dann geht die Arbeit schon wieder los. Du hast keine Partnerin? Nee, nicht mehr. Ich habe 13 Jahre lang eine gehabt. Und ist vielleicht auch wegen dem Job so ins Wasser gefallen. So. Na, man hat sich dann so auseinandergelebt. So, ja. Wollte ich gerade sagen, sehr schwierig, damit eine Beziehung mit unter den Hut zu kriegen. Das stimmt auf jeden Fall. Ne? Wie ist das bei dir mit so sozialen Kontakten? Du kannst ja dann die ganze Woche über dich auch mit niemandem treffen, weil du abends arbeitest. In der Woche, da gibt's nur das Telefon und dann Wochenende, da treffe ich schon so einige Leute. So gute Freunde hat man ja eigentlich immer. Ja, ne? Ne? Hast du denn den Eindruck, dass als du dann in den Job reingegangen bist und immer länger drin gearbeitet hast, dass schon das Umfeld dünner wurde an Freunden? Auf jeden Fall. Nicht nur an Freuden, auch so an Familie, so Familienfeiern so. Wenn in der Woche mal eine Party ist oder so, dann kann ich pauschal absagen, sag ich mal. Genau, ne? das geht ja gar nicht. Ne? Oder so Grillabende und so im Sommer, das ist einfach nicht drin. Ne? Ja. Wie ist es denn an den Wochenenden? Also Samstag und Sonntag fährst du nicht? Oder doch? Ich höre auf am Freitagmorgen, 6 Uhr. Mhm. Ne? Dann habe ich mein Wochenende bis Sonntag 17 Uhr, je nachdem, wie viel zu tun ist. Ah, dann Sonntag um 17 Uhr geht das wieder los. Verstehe. Ja. Das heißt, du hast zur Verfügung den Freitagabend und den Samstagabend. Ganz genau. Und den musst du ja auch in vollen Zeiten genießen, also musst du ja auch richtig genießen. Ne? lebst du denn an diesen beiden freien Tagen auch dann die ganze Nacht? Bist du wach die ganze Nacht? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Das mache ich auch so, das geht gar nicht anders. Das geht gar nicht anders. Ja. Ne? Und ich kann auch ein bisschen nachvollziehen, dass du aufhörst. Aber wenn du aufhörst, dann muss ich mir einen neuen Job suchen, Domian. Warum? Ja, weil ich begleite dich die ganze Zeit, jede Nacht. Jede Nacht bin ich bei dir. Das ist ja verrückt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn man nachts auf der Autobahn ist und fährt, ist so eine Sendung ganz unterhaltsam. Auf jeden Fall. Eine Live-Sendung, gibt wenig Live-Sendungen nachts. Super finde ich das. Wie lange willst du es denn noch machen, Adi? Ja, ich glaube, bis mein Rücken nicht mehr kann, sag ich mal. Ne? Und dann muss ich dann auf den LKW umsteigen. Und heißt das, du würdest dann auch gerne nachts LKW fahren? Ja, auf jeden Fall. Also ich komme, glaube ich, nicht mehr aus dem Nachtrhythmus raus. Wie selbst manchmal in den Ferien so, wenn ich so meine 3 Wochen Urlaub habe in den Ferien, dann komme ich auch ganz schwer aus dem Rhythmus raus. Und bin ich dann raus, dann muss ich ja wieder reinkommen. Das ist auch wieder schwierig. Wem erzählst du das? Ja, genau. Wem erzähle ich das? Adi, ich will dir sagen, ich finde es noch schwieriger, wieder in die Nacht reinzukommen, als aus der Nacht rauszukommen. So sieht das aus. Dann ist man erst mal 3 Tage wie gelähmt. Ach, ne? Das dauert bei mir fast 2 Wochen. Das ist wie Jetlag, bis ich wieder so richtig im Rhythmus drin bin. Ja, wird bei mir später bestimmt auch noch sein, wenn ich ein bisschen älter werde. Du bist ja ein junger Kerl. Genau, du kannst ja, das ja ein junger Hüpfer. Aber nochmal auf die Liebe zurückzukommen. Das ist auch wirklich ist ein großes Problem für dich, auch eine neue Frau kennenzulernen. Ja, ich sag mal so, wenn ich eine neue Frau kennenlerne, dann haue ich die Karten auf den Tisch sofort, was mit mir ist, dass ich Nachtschichtmensch bin und das hat nicht anders funktioniert und so. Und dann haben auch schon die meisten so nach einer Nacht oder nach 2 Nächten, die Schnauze voll. dann kommen die damit nicht klar. Ja, ich glaube in der Tat, muss man da sehr großherzige Menschen finden, die damit umgehen können. Ja, genau. Ne? Jetzt hast du gerade gesagt, du hast auch noch einen Hund. Ja, den habe ich auch noch. Aber den bringe ich abends immer zu meinem Vater. Da macht er abends eine Runde. Der kann ja nicht 12 Stunden ohne, ja. Ja. Dann morgens freut er sich dann, wenn ich wieder da bin, gell? Und dann schlafen wir eben halt bis 14 Uhr. Dann stehen wir auf beide. Alles cool, ne? Ja, so alles geregelt. So einen Hund kann man daran gewöhnen. Aber könnte der nicht mit dir mitfahren nachts? Ich habe den schon mal mitgehabt. Damals als Wirt, aber jetzt hat er 41 Kilo. Der passt ja nicht mehr auf den Sitz. Das ist ein Boxer. Ach so, okay. Der ist auch voll langweilig. Schon als Welpe, wo ich den mit hatte. Ne? Da macht er nicht so Pfannen. Ja. Kommst du dir, Adi, manchmal einsam vor, wenn du da jede Nacht die vielen Kilometer alleine durch die Welt fährst? Na, nee, da kommt eigentlich gar keine Langeweile auf, weil ich sag mal so, wenn ich in der Stadt bin, dann hat man so 5 Minuten Fahrweg zur nächsten Schule, 5 Minuten Fahrweg, man steigt immer ein und aus und Lieferscheine etc. Ja, und man kommt eigentlich gar nicht zum Nachdenken, außer jetzt, wenn ich hier so von Stadt zu Stadt fahre, je nachdem. Aber du bist ja de facto alleine, du triffst ja keine Menschen in der Nacht. Nur die Polizei. Und die möchte ich nicht treffen. Ja, vermisst du das manchmal so, den Kontakt und das Gespräch mit Leuten? Nein. Ich habe noch auf der Arbeit, da mein Kollege der Adam, der ist auch jetzt gerade unterwegs, der hört dich auch regelmäßig. Ja, und da holen wir uns schon, wir telefonieren viel unterwegs so, ja. Mhm. Kannst du sagen, welche Stunden so die schwierigsten vielleicht sind, wo du, wenn am ehesten einen Durchhänger hast in der Nacht? Ja, den ersten Durchhänger hatte ich so um 2:30. Das ist eine Stunde für 1,5 Stündchen, aber dann geht's auch wieder. Dann freue ich mich schon wieder auf zu Hause und dann passt alles wieder. Mit was hältst du dich in der Nacht fit? Kaffee. Kaffee und Zigaretten. Ja, so eine Kanne haue ich mir abends, haue ich mir in der Nacht so rein. Ja. Das ist ja interessant. Ja. Trotz der ganzen Kanne Kaffee kannst du dann schlafen um 7 Uhr morgens. Das geht. Ja, das ist also kein Problem. Ne? Ja, aber ich habe mich da wirklich so dran gewöhnt, das kann man gar nicht beschreiben eigentlich. Naja, man kann sich an sowas ja gewöhnen, das stimmt. Wenn ich so am Wochenende einkaufen fahre oder so, dann ist mir das schon alles zu viel auf den Straßen. Genau. Nachts sind die Straßen ja viel erträglicher, die Autobahn. Tagsüber ist es ja die Hölle. Ja, ne? Genau. Also nachts sehe ich wirklich nur Polizei und Rehe oder so, je nachdem, ja. Lieber Adi, jetzt will ich dich nicht länger aufhalten. Die Sendung ist auch gleich vorbei. Ja. Schön, dass wir beide gesprochen haben. Finde ich auch total super. Ich wünsche dir alles Gute zum Ende des Jahres. Dankeschön. Ja? Und ich denke es nachts immer an dich, wenn ich hier anfange. Der Adi ist gerade unterwegs. Jawohl, ich denke immer an dich, weil ich dich immer höre, ja? Lieber Adi, alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. So, liebe Leute, das war's für heute. Unser Thema Nacht in der Technik, Daniel Paulmann. Und morgen sind wir für euch natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, morgen mit einer freien Themennacht. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye. Tschüss.